sag jetzt gar nichts mehr. Das könnte Günther Eich geäußert haben, um nicht weiter missverstanden zu werden. Als im vergangenen Jahr Günther Eichs 100. Geburtstag gefeiert wurde, übernahm es Hermann Bohlen, den Schriftsteller mit einer 4-stündigen Hommage zu ehren. In der heutigen Collage zitiert er aus bekanntem und unbekanntem Material. Liebenswert, schalkhaft, nie respektlos. Hermann Bohlen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Günther Eich im Gespräch. Eine Sendung von Hermann Bohlen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, Sie im Rahmenprogramm zum heutigen Hörspiel begrüßen zu können. Wir haben 29 Minuten Zeit, die Stunde des Huflattichs ausklingen zu lassen. Was sollen wir tun? Botanik treiben? Die aktuellen Theorien zum Klimawandel diskutieren? Viele von Ihnen, die diese Sendung, vom Lehrer verordnet oder freiwillig, hören, werden vielleicht eine Art literarhistorischer Denkmalspflege vermuten. Und da sind Sie bei mir völlig richtig. Günther Eich, 1907 geboren, der Erneuerer des Hörspiels in den 50er Jahren. Und so weiter. Kommt alles. Außerdem werden Sie hier die Stimme von Günther Eich hören, seine Art zu sprechen, seine Diktion. Neben bekannten und längst ausgewerteten Aufnahmen werde ich der Öffentlichkeit heute Abend ein missglücktes Interview präsentieren. Jahrzehntelang lag es unbemerkt in einem Archiv und schlummerte. Also eine Uraufführung werden Sie hier heute Abend noch erleben. Folgen Sie mir unauffällig. Zunächst möchte ich mich erkundigen, wie Ihr Befinden ist. Geht es Ihnen A. genauso gut wie vor einer Stunde, B. besser als vor einer Stunde oder C. schlechter? Sehen Sie einen Zusammenhang mit dem Huflattich? Wieso, dumme Frage. Früher wurde dieses Stück gar nicht gesendet, bevor es nicht entschuldigt und vor Risiken und Nebenwirkungen gewarnt worden wäre. Der Wortlaut der Anmoderation im Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk. Blick. Im Kalendermonat November und in der vorweihnachtlichen Zeit des Kirchenjahres war es von jeher üblich, der letzten Dinge und des Weltendes zu gedenken. In dieser Zeit muss es wohl erlaubt sein, ein Hörspiel der Öffentlichkeit vorzuführen, das solche apokalyptischen Bilder in einer unerschrockenen, aber auch erschreckenden Weise enthält. Es handelt sich um die Stunde des Huflattichs. Die Hörspiele von Eich habe ich auch zur Abendstunde gehört und habe mich von ihnen beeindrucken lassen, beängstigen lassen und retten lassen. Berichtet die Dichterin Elisabeth Borchers über Wirkungen und Nebenwirkungen. Zurück zum Huflattich. Wir fühlen uns, meine Damen und Herren, verpflichtet, diesem Hörspiel eine Warnung vorauszuschicken. Alle diejenigen, die empfindlich sind und sich nicht allzu sehr erregen wollen, sollten unsere folgende Sendung nicht hören. Wir machen Sie an dieser Stelle ausdrücklich darauf aufmerksam, dass zurzeit im UKW Nord eine Sendung mit unterhaltsamer Tanzmusik beginnt. Gleich mal einschalten. Klick. Musik zum Feierabend für die Hörer vom zweiten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Ah. Schön. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Es geht gleich. Störung. Es geht gleich weiter. Wir haben ein kurzes technisches Problem. Nicht weiter tragisch. Was gibt's im dritten? Veranlasste uns zu unserer nächsten Frage. In anderen Kunstformen haben sich Genres gebildet, beispielsweise im Film das Western-Genre. Welches Genre hat das Hörspiel entwickelt? Guck an. Und in welches gehört... Auch im dritten Programm wieder Thema Hörspiel. Christian Gebert. Natürlich hat auch das Hörspiel Genre entwickelt, obwohl ich diese Einteilungen und Zuordnungen für so unproduktiv halte, wie das sehr abstrakte Obergenre Neues Hörspiel. Günther gehört zu dem ebenfalls sehr abstrakten Obergenre Hörspiel der 50er Jahre. Wie man sieht, gibt es bei der inhaltlichen Bestimmung des Hörspiels... Aber ist doch interessant. Die Werbung für Hörspiele folgte vor 50 Jahren genau dem Muster, an das sich heute noch die Hip-Hop-Industrie klammert. Um den Absatz zu erhöhen, werden Tonträger mit dem Warnhinweis beklebt: Achtung, auf dieser CD fallen schmutzige Worte wie Fuck, Bitch, Dick, Pussy, Nigger. Nichts für Leute mit schwachen Nerven. Na, nicht schlecht. Tanzmusik. Hey, gib ihm! Bevor wir zum Klang von Eichs Stimme kommen, verstauen Sie bitte ein paar biografische Krümel in Ihrem Hinterköpfchen. Günter Eich war ein deutscher Schriftsteller, 1907 geboren und viel zu früh gestorben. Schön kurz, schön prägnant. Karl Karst, der Mitherausgeber der gesammelten Werke. Also er wurde geboren in Lebus an der Oder, das heißt an der Peripherie Deutschlands, des Deutschen Reiches. Er zieht dann im Lauf seiner Jugendjahre in die Großstadt Berlin. Er studiert in Berlin, in Leipzig. Und dann bricht er das Studium ab. Dann ist schon bald 1933. Was macht er dann? Er startet durch. Aha. Er macht im Dritten Reich Rundfunkkarriere. Ah ja. Und das geht gut. Das geht wirklich finanziell hervorragend, von der Quantität seiner Aufträge her sehr gut. Hm. Er wird bis 1939, bis 1940 ja der ein oder einer der meistbeschäftigten Autoren im Rundfunk des Dritten Reiches sein. In dieser Zeit, wo alles wie geschmiert läuft, entsteht auch seine Beziehung zu Getrieben. Er kauft sich 1935 sein erstes Auto vom Typ DKW. Bis zum bahnbrechenden Satz "Seid Sand im Getriebe der Welt, nicht das Öl" ist aber noch ein weiter Weg. Und heute nicht das Thema. Günter Eich war kein Nationalsozialist. Das ist heute auch nicht das Thema. Er war noch nicht mal annähernd ein Ideologe. Es geht auch nicht um seinen Antrag auf Parteimitgliedschaft in der NSDAP. Der ist ja gar nicht bearbeitet worden. Er war auch kein menschenfeindlicher. Und er war schon gar kein... Er war kein Nationalsozialist. Er war auch nicht reich. Ja, und wir überspringen seine Zeit in der Wehrmacht, die Kriegsgefangenschaft in Remagen und hüpfen ins literarische Nachkriegsdeutschland, in dem er 1953 die Dichterin Ilse Eichinger heiraten darf. Er ist mir bei der Gruppe 47 zuallererst dadurch aufgefallen, dass er zum Unterschied von allen anderen kein Wort gesagt hat. Und ich dachte mir, er ist ganz anders als die anderen. Und dann sagte einmal Hans-Werner Richter, der das leitete, zu ihm: Warum kommst du eigentlich überhaupt und machst den Mund nicht auf? Da sagte er wieder 5 Minuten nichts und dann sagte er: Ich bin ohne jedes kritische Vermögen. Und dieser Satz hat mir genügt, mehr brauchte ich von ihm nicht zu wissen. Höchste Zeit, dass Sie mal einen ersten Eindruck bekommen, wie seine Stimme klang. Hier ein kleiner Ausschnitt aus Fragment. Das Gedicht beginnt: Das Wort, das Einzige. Immer suche ich's, das wie Sesam die Türen der Berge öffnet, es durch die gläsern gewordenen Dinge blickend ins Unsichtbare. Das ist keine Parodie. Wörter waren vergebens. Das ist auch keine Erfindung von Heino Jäger. O Vokabeln der Seele, Versuch ohnmächtiger zu benennen den Flug der Taube. Das ist Günter Eich 1949. Er hat jahrelang geübt, so zu sprechen. Schrecklich gepresst, wie in Erstickensangst, mit Augen hervorquellend, so lallt es. Das ist naturmagische Dichtung. Sprache des Maulwurfs. Und sie hatte ihre Liebhaber. Der Elster Gekrechts. Willem Genazzino? Ich bedauere, dass es ihn nicht mehr gibt. Und ich bedauere, dass man nicht auf einen neuen Gedichtband von Günter Eich warten kann. Elisabeth Borchers? Ich könnte oder müsste oder dürfte Eich sagen, dass er immer noch existent ist und immer noch geliebt wird und immer noch eine ganz wichtige Funktion hat. Alfred Andersch? Die sprachliche Meisterschaft Eichs ist heute schon von der gesamten deutschen Kritik anerkannt und wird von jedem Leser seiner Gedichte wohl unmittelbar empfunden. In ihnen herrscht ein still glühender Schmerz. Ich darf mich gar nicht so lustig machen hier. Es gab eine Zeit, da habe ich solche Verse selbst mit auf Spaziergänge genommen. Noch klappern die Holzschuhe. Mich an den Wegrand gelegt. Dann zwischen gelesenen Zeitungen ein Rest von Zukunft. In den Himmel geguckt und geschwelgt. Das Werk Eichs bedarf strenger und gesammelter Aufmerksamkeit. Also glauben Sie nicht, dass es eine Form gibt, in der man sich oder sich jeder Dichter individuell am besten ausdrücken kann? Ich weiß es nicht. Das kann schon sein. Also es wird ja immer behauptet, ich wäre also für Hörspiele besonders geeignet, aber ich mag es halt nicht mehr. Ich meine, es gehört ja auch zum Schreiben, dass man auch etwas tut, was man nicht kann. Ja? Ja? Dass man es versucht. Ne? Und hier ist es mir, beim Hörspiel ist es mir so, dass das läuft mir zu gut. Ja? Das ohne Sand im Getriebe. Ne? Das ist so geölt alles. Ne? Für mich ist das Wichtigste, neu anzufangen. Immer wieder neu anzufangen. So, als hätte ich noch nichts geschrieben. Das gefällt mir. Wie überhaupt seine Art, 1970 die Fragen von Schülern einer Oberschule in Berlin-Zehlendorf zu beantworten. In Bezugnahme auf den Sand im Getriebe, können Sie nicht jetzt noch mal ein Gedicht lesen, wo Sie nirgendwo hängen bleiben, was völlig Ihren Wünschen entspricht? Das muss ich auch erst ausprobieren. Gut, dann lese ich da mal was. Das ist jetzt wichtig. Das Hörspielgeschäft hat Eich auf der Grundlage einer gewissen, ich will nicht sagen Verachtung, aber doch Unambitioniertheit betrieben. Er wollte Auto fahren, er wollte gut leben und in Ruhe Gedichte schreiben. Also wandte er sich auch nach dem Krieg wieder zähneknirschend dem Rundfunk zu. Ich schreibe Gedichte, um mich in der Wirklichkeit zu orientieren. Ich betrachte sie als trigonometrische Punkte oder als Bojen, die in einer unbekannten Fläche den Kurs markieren. Dieses Bedürfnis, sich schreibend zu orientieren, blieb nicht ohne Folgen. Allein nach 1945 entstanden hunderte von neoromantischen Gedichten, plus 5 moderne, von denen 2 heute noch bekannt sind, Inventur und Latrine. Genug der literarhistorischen Denkmalspflege. Zeit, ein paar goldene Momente des Radiodichters aus Interviews und Studiogesprächen zu präsentieren. Nur eine kleine Verzögerung noch. Ich möchte, dass Sie wissen, wie er aussah. Eich war 1,73 Meter groß. Er hatte schon früh Geheimratsecken und kämmte den Rest zurück. Sein Gesicht wurde dominiert von einem dieser altertümlichen Brillengestelle, nach dem kleine Kinder gerne greifen. Oder, Professor Gnilly, wie würden Sie Günther Eich beschreiben? Sie sind ihm ja mehrfach begegnet. Also der Günther Eich sah für mich, so habe ich ihn in Erinnerung, mittelgroßes Männchen wie ein kaufmännischer Angestellter oder Lehrer mit einem sehr glatten, ausdrucksarmen Gesicht, gepflegt angezogen, nicht ungepflegt und nicht burschenhaft. Und ihm in die Augen zu schauen, brachte überhaupt nichts. Auch mit ihm zu reden, fast nichts. Also Typ kaufmännischer Angestellter mit Pokerface. Danke. Der Medien- und Literaturwissenschaftler Friedrich Gnilly gehört nicht unbedingt zu den Verehrern des Funkdichters. Seine in den Auseinandersetzungen um Eich immer wieder zitierte Streitschrift »Das Hörspiel – Möglichkeiten und Grenzen des totalen Schallspiels« leitete 1961 die vorübergehende Eich-Hörspieldämmerung ein und beginnt mit den Worten »Günther Eich. Aber was nun?« War dieses Buch eine Antwort auf das totale Eich-Spiel? Nein. Es richtete sich nicht gegen Eich, sondern gegen Dramaturgen. Insbesondere gegen Herrn Schwitzke. Und ich bin ein, wenn Sie so wollen, ein erster Eich-Fan gewesen. Wie man sich täuschen kann. Das war faszinosum. Gnilly, ein erster Eich-Fan. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ein paar Takte Musik. Wie man sich täuschen kann. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, als Eich in einem Interview von 1967 plötzlich anfängt, von Professor Gnilly zu reden und dessen Hörspielideen preist. Ich weiß nicht, ob Sie zufällig das Buch von dem Germanisten Gnilly kennen, nicht? Der also über das sogenannte totale Schallspiel geschrieben hat. Wobei er also meint, dass ein Hörspiel viel mehr enthalten müsste als nur Sprache. Es müsste also dramaturgisch

Niemand hatte bisher den Mut oder das passende Sendeloch, dieses während der Rauriser Literaturtage entstandene Dokument zu bringen. Ich finde aber, das ist es wert. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, das Interview, das wir jetzt in einer Ursendung hören, leicht gekürzt, ist missglückt. Interviewer und Interviewter passten offenbar nicht so richtig zusammen. Vielleicht war auch noch Föhn im Spiel, schlechte Verdauung, was auch immer. Beim Interviewer handelt es sich übrigens um Christian Wallner, der heute den Beruf des Kabarettisten ausübt. Ich wünsche viel Vergnügen und verabschiede mich schon mal. Auf Wiederhören. Herr Eich, wie gefällt Ihnen das Unternehmen Rauris? Ja, sehr gut. Ich bin sehr angetan davon. Ich habe das Gefühl, dass dieses Unternehmen Rauris eine gewisse Zukunft haben könnte. Sie selbst haben aus unveröffentlichten Gedichten gelesen. Das waren neue Gedichte. Ja, das waren neue Gedichte. Können Sie uns zu diesen Gedichten einiges sagen? Anmerkungen machen? Ja, das kann ich kaum machen. Ich meine, man kann die Gedichte nicht noch erklären und besser erklären, als sie geschrieben sind. Man muss sie dann hören, nicht? Soll ich sie jetzt nochmal lesen oder gibt es darüber hinaus noch? Im Gedicht steht eben das, was drinsteht. Ja. Durch eine Erklärung wird es nicht besser. Und wenn man das Gedicht gar nicht kennt, ist es natürlich ganz unmöglich, etwas dazu zu sagen. Ich könnte also nur die Gedichte nochmal zitieren, nicht? Was anderes kann ich da nicht machen. Ja. Sie sind ja auch nicht so schwer verständlich, dass man dazu etwas sagen könnte. Glaube ich, nicht? Ich fand sie jedenfalls relativ simpel. Herr Eich, gibt es darüber hinaus noch Hörspielprojekte? Ich habe jetzt ein Hörspiel geschrieben, ja, was vermutlich im Südwestfunk gebracht wird. Aber darüber ist auch noch nichts zu sagen. Das liegt noch dort und wird untersucht auf Herz und Nieren. Und dann werden die Leute mit mir sprechen, ob sie noch Änderungen haben wollen, wie das halt so üblich ist. Ja. Die Sache mit dieser Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe, das hätte mich nur persönlich interessiert. Da müssten wir das ganze Dings mal lesen, nicht? Ich kann da über so einzelne Zeilen ja schlecht etwas noch referieren. Ne? Ja. Dass der Schriftsteller selbst die Welt verändern kann, glaube ich nicht. Also das einzige Beispiel, was auch sehr hinkt, ist Onkel Toms Hütte, nicht? Aber sonst. Wie ist Ihre Vorliebe für Anarchismus? Bakunin? Ja gut, ich habe gewisse anarchistische Neigungen, nicht? Das ist halt so, nicht? Also, das gebe ich zu, nicht? Und warum auch nicht? Das deutet doch Ihre Unzufriedenheit an. Ja, also ich bin mit der Welt nicht sehr zufrieden, das kann ich nicht sagen. Nicht? Ich bin aber auch nicht nur mit der Welt nicht zufrieden, sondern schon mit der vorhandenen Schöpfung nicht zufrieden. Nicht? Die missfällt mir außerordentlich. Nicht? Also eine Art Meta-Unzufriedenheit? Ja, gut. Wenn Sie wollen. Aber ein Anlauf zur Bewältigung ist doch das Schreiben. Ja, entschuldigen Sie, aber gewisse Dinge der Natur kann ich nicht ändern. Ne? Ich brauche deswegen aber nicht einverstanden zu sein. Ne? Sehe ich nicht ein. Aber aus diesem Nicht-Einverständnis, aus dieser Diskrepanz zwischen Ihrer Vorstellung und der Realität, liegt doch ein Stück auch Ihrer... Ja, gewisse Motive sind durchaus da. Also ich bin aber kein, in dem Sinne kein ausschließlich politischer Dichter sein, wie Jakar Zunko oder so etwas, nicht? Das bin ich nicht. Ich habe nur gewisse, wenn mir die Galle überläuft, dann sage ich es, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Nicht, der Autor kann auch nicht sein Gedicht erklären, dann macht das falsch und dann sagt er eigentlich nur, dass das Gedicht schlecht ist. Ne? Dann sagt man sich, warum hat das dann überhaupt geschrieben? Ja. Ne? Ich habe mir eine Frage deswegen gestellt, weil ich eine Strategie vermutet habe oder also, eine Art Leitmotiv. Nein, das ist es gar nicht. Sondern was ich heute gelesen habe, ist das relativ Zufällige, was da ist. Ne? Ich habe ja jahrelang keine Gedichte geschrieben. Ja, 66 war das letzte. Ja. Ich konnte keine mehr schreiben, ich konnte nur noch solche Maulwürfe schreiben. Ne? Und jetzt habe ich also seit einiger Zeit habe ich wieder ein paar Gedichte geschrieben. Ja. Aber der Inhalt der Gedichte ist, ja, Gedichte haben keinen Inhalt, nicht? Jedenfalls keinen besonderen, nicht? Also das sind Sachen, ja Gott, mein Gott, das ist das schon ein Inhalt, nicht? Wie? Ich ging im Walde so für mich hin, nicht? Was ist das für ein Inhalt? Hm? Kann man doch nur lachen. Ne? Wie machen Sie das handwerklich? Schreiben Sie, haben Sie einen bestimmten Termin? Oder ja, das hatte ich bei dem ersten Band jedenfalls. Da habe ich also jeden Vormittag versucht jedenfalls zu arbeiten, wenn mir nichts einfiel, ist ja immer aufgegeben. Ne? Ich merke leider erst immer nach einem Viertel bis einem halben Jahr, ob was gut ist oder nicht. Und dann ist es, also nachdem es schon gedruckt ist, ne, dann sitze ich da und sage, das ist nun mal gedruckt, jetzt kann ich nichts mehr machen, ne, es ist weg. Ne. Man möchte manches wieder so zurückziehen, nicht, und verschlucken, nicht, und was soll man machen, es ist halt da. Ne. Also an sich ist so ein Interview, wissen Sie, man setzt sich zusammen beim Glas Wein, da kommt natürlich an sich eventuell mehr raus, ja. Wenn man 2 Stunden redet und ein bisschen schnippelt oder sowas, es wäre an sich besser. Denn so auf eine Frage dann gleich blitzplatz, dann weiß man, ach, ja Moment, wie ist es eigentlich, weiß ich eigentlich auch nichts Rechtes, nicht? Oder und genauso Sie, wie sollen Sie jetzt anfangen, nicht? An welcher Stelle sollen Sie jetzt anfangen, was sollen Sie mich fragen, ja, was sind eigentlich sinnlose Fragen und was sind sinnvolle Fragen? Eben deswegen habe ich gemeint, dass auch diese Ruckzuck-Frage-Antwort-Spiel, das bleibt mir so meistens dann spielen. Ne? Schwierig, ja. Dann aber wie soll man es andererseits machen? Das kann sich ja nicht. Sie können sich ja nicht mit jedem 2 Stunden hinsetzen beim Wein und dann rausschnippeln. Nicht? Das ist aber doch ein Riesenaufwand. Ja, ich würde mich gerne unterhalten über verschiedene Sachen, aber ja, ich habe sie in den letzten 2 Tagen sozusagen beobachtet, wie Uwe Jonsson da war und wie sie zu dritt und zu viert. Ja, ist klar. Mit irgendwas beschäftigt, natürlich. Also, und hat man gedacht, das ist so störend und da rein. Und ja. Also, ja, das war das vielleicht überhaupt. Sie haben ja recht. Aber, ja, ist mit klar. Irgendwas beschäftigt. Zu dritt und zu viert, ja. Sie hörten. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Günter Eich im Gespräch. Eine Sendung von Hermann Bohlen. Sprecher, der Autor und Stefan Ripplinger. Soweit Hermann Bohlens Autorenproduktion.